Hi und herzlich willkommen zurück zum Entdecker-Podcast. Ich bin Niklas und heute geht es um meine 30-Tage-Challenge. Ich habe mir am 4. Januar 5 Challenges für jeden Tag überlegt und die dann bis zum 4. Februar umgesetzt, beziehungsweise mache sie jetzt teilweise noch weiter. Gehe auf dem Ende dann nochmal drauf ein, was ich jetzt noch so weiterführe und inwieweit mir das weiterhilft. So, und die 5 Challenges waren: das erste, Meditieren mit der App Balloon. In der App gibt es geführte Meditationen und die gefallen mir auf jeden Fall ziemlich gut. Dann morgens nach dem Aufstehen viel Wasser trinken. Abends meine 4 bis 6 großen To-Dos für den nächsten Tag aufzuschreiben. Der Kolja Barkhorn macht das ja auch. Und da habe ich mir das so ein bisschen adaptiert für mich. Die 4. Challenge war dann, jeden Morgen kalt zu duschen. Und die 5. jeden Tag einen Blink zu lesen aus der App Blinkist. Das sind Buchzusammenfassungen. Und und dann mir dabei auch noch Notizen machen, damit ich nicht direkt wieder alles vergesse. So, was bringt mir das jetzt alles? Das Kaltduschen zum Beispiel. Wenn man morgens kalt duscht, also das habe ich jetzt für mich so festgestellt, dass ich natürlich direkt wach bin. Man ist einfach jetzt im Hier und Jetzt und ist nicht noch in diesem Delirium-Zustand nach dem Aufstehen, wo man sich noch nicht so ganz fit fühlt, sondern man wird einfach wach und ist fokussierter. So, was hat das jetzt das Wassertrinken mir gebracht? Das Wassertrinken soll Dehydration vorbeugen, da wir ja über Nacht ziemlich viel Wasser verlieren und der menschliche Körper aus viel Wasser besteht. Ist natürlich doof, wenn man dann zu dehydriert und zu wenig Wasserintus hat. Und deshalb dann morgens direkt viel Wasser trinken, damit man geschmeidig im Kopf ist und einfach fit ist für den Tag. Die To-Dos für den nächsten Tag, die ich mir immer aufschreibe, die bringen, dass ich einfach den richtigen Fokus schon abends vorm Schlafengehen setze für den nächsten Tag. Ich weiß dann ja schon direkt, weil ich darüber nachdenke, aktiv abends, was meine größten Aufgaben für den nächsten Tag sind, kann so auch schon ein bisschen den Tag planen bzw. Zeit managen. Und ich weiß dann direkt morgens, wenn ich aufstehe, was meine größten To-Dos für den Tag sind und lebe dann nicht so vor mich hin und habe dann einfach nur so eine To-Do-Liste irgendwo rumliegen, wo ich dann 5 Punkte von erledige vielleicht und die anderen 20 eben nicht. Und die sind dann vielleicht die wichtigeren. Also damit habe ich auf jeden Fall sehr gute Erfahrungen gemacht. Das Problem ist nur, dass ich gerade wieder so ein bisschen rausgekommen bin und das eigentlich weiterführen möchte und jetzt wieder so den Flow finden muss, beziehungsweise wieder die Routine finden muss, dass ich da wieder reinkomme und auch dann tagsüber nochmal da drauf gucke, was ich schon so alles erledigt habe und das dann nicht einfach vergesse und nur abends dann mal reingucke. Dann habe ich ja noch jeden Tag meditiert, beziehungsweise mache es natürlich noch immer. Und da habe ich dann nochmal den Unterschied festgestellt zu vorher, wo ich ja nur so 3-4 Mal in der Woche meditiert habe, also unregelmäßig. Und jetzt zum Unterschied, wenn man jeden Tag meditiert, das entspannt mich einfach viel mehr, reduziert natürlich auch viel stärker den Stress, wenn man jeden Tag meditiert. Okay, ich habe jetzt auch immer eine Stressbremsen-Meditation gemacht. Das kann natürlich auch nochmal verstärkt dazu beitragen. Aber gerade dadurch, dass ich halt immer kurz vorm Schlafengehen meditiere, kann ich, obwohl ich an sich auch immer sehr gut geschlafen habe und auch schnell einschlafen kann innerhalb von 5-10 Minuten, hat es nochmal dazu geführt, dass ich würde sagen, viel besser einschlafen und auch schlafen kann. Also viel entspannter. Ich träume jetzt auch wieder mehr. Ich habe ja schon mal von dem Buch Deine Träume erzählt. Und als ich dieses Buch gelesen habe oder auch einen Monat danach, habe ich sehr viel geträumt, so 2-3 Träume pro Nacht. Dann wieder eine lange Zeit nichts, beziehungsweise ich konnte mich nicht mehr daran erinnern. Und jetzt kommt das teilweise so wieder, dass ich mich an meine Träume, an 1 oder 2 Träume erinnere. Ich weiß jetzt nicht, ob das so zusammenhängt, aber ich kann da schon sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass da eine Verbindung herrscht. Meditation an sich hilft mir aber natürlich auch nochmal einfach geerdeter zu sein und dann wieder jetzt im Hier und Jetzt so zu leben und nicht zu sehr mit den Gedanken in die Zukunft oder in die Vergangenheit abzuschweifen, was man natürlich nicht verhindern kann. Aber ich würde sagen, das hilft so ein bisschen, einen wieder so zu erden in diese Richtung. Und ich habe das Gefühl, ich habe einen besseren Fokus dadurch, dass ich jeden Tag meditiere. Ich kann mich nämlich besser auf ein Thema konzentrieren und fokussieren und an dem im Flow arbeiten, was ich jetzt festgestellt habe, trotz Karneval. aber es hat mich schon mehr, also ich kann mich besser fokussieren. Und die 5. Challenge war ja, die Blinks zu lesen, also jeden Tag eine kleine Buchzusammenfassung. Das sind so 7, 8, manchmal 9 Seiten zu einem Buch. Also auch nur ein bisschen nach unten scrollen auf dem iPhone. Und hiervon ist natürlich von Vorteil, dass ich jeden Tag vieles Neues lese aus verschiedenen Bereichen. Anders als wenn ich jetzt natürlich nur ein Buch lese über einen gewissen Zeitraum, über ein paar Wochen. Da bin ich ja in einem Themengebiet, in dem ich mich dann bewege. Und hier habe ich natürlich dann jeden Tag anderes Themengebiet. Und das sind auch, die haben sehr viele interessante Bücher zusammengefasst. Problem an der Sache ist natürlich nur, dass man nicht so tief einsteigt in die einzelnen Themen. Das sehe ich definitiv. Und ich persönlich lese jetzt gerade auch keine ganzen Bücher, weil ich natürlich jeden Tag mit einem Blink beschäftigt bin und ansonsten auch gerade nicht so viel Zeit habe zum Lesen, beziehungsweise irgendwie der Fokus auf den Blinks liegt. Und dann greife ich jetzt auch nicht so zu anderen Büchern. Außerdem vergisst man auch irgendwie relativ schnell, was man gelesen hat. Also wenn ich jetzt gefragt würde, was ich gestern gelesen habe, ich wüsste es, glaube ich, gerade nicht. Müsste mal aktiv drüber nachdenken. Deshalb mache ich mir natürlich auch Notizen. Da muss ich aber nur nochmal in den Flow oder in den Prozess reinkommen, dass ich mir doch nur öfters durchlese, um das nochmal alles wieder im Gehirn zu reaktivieren, was ich da gelesen habe und nochmal diese Verknüpfung herzustellen. Da sehe ich auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial bei mir, wie ich das besser angehen kann. So, dann jetzt zum Review. Ich habe nicht immer alles geschafft, beziehungsweise dran gedacht. Ich habe, glaube ich, 2-3 Mal das Meditieren vergessen. Dann habe ich das Meditieren geschafft, um die Ziele aufzuschreiben und den Rest. Aber habe nicht mehr einen Blink gelesen, weil es mir dann persönlich schon zu spät war und ich dann schlafen gehen wollte, beziehungsweise nach dem Meditieren auch immer ziemlich müde geworden bin. Und wenn man das dann kurz zum Schlafen gehen macht und dann danach noch den Blink liest und daneben bei Notizen macht, dann werden auch die Augen mal schwerer. Und es kann dann schon mal passieren, dass man dabei einschläft. Das ist mir schon mal passiert, ein paar Mal. Und beziehungsweise, dass ich kurz dann vorher das Handy weggelegt habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir die Augen ganze Zeit zufallen und es auch einfach keinen Sinn mehr macht, dann weiterzulesen, weil es eh nicht im Kopf bleibt. Das ist auf jeden Fall dann ein Strukturproblem, was man natürlich dann lösen kann, indem ich dann zuerst den Blink lese, dann die Ziele setze und dann erst meditiere und echt dann meditieren nur direkt vom Schlafengehen mache und nicht irgendwie eine halbe Stunde vorher. Das muss ich jetzt nochmal umstrukturieren, weil ich ganz einfach, also ich habe für mich festgestellt, dass ich versuchen werde, alle 5 Challenges oder To-Dos beizubehalten. Momentan bin ich noch nicht so ganz in der Routine drin. Ich bin ein bisschen rausgekommen. Versuche jetzt auch wieder reinzukommen. Vielleicht lasse ich da auch das eine oder andere weg. Aber ich meine, im Endeffekt sind es jetzt ja auch nicht die riesigen Challenges, die man sich damit jeden Tag setzt. Das sind kleine To-Dos, die man auf jeden Fall erledigen kann jeden Tag. Finde ich zumindest. Und die bringen mich auch weiter. Ich habe ja eben erzählt, was das so alles sich auf mich, wie das sich auf mich ausgewirkt hat. Und ich sehe da auf jeden Fall die großen Vorteile schon drin. Wenn ich jetzt aber gefragt werden würde, welche der Challenges haben mich am weitesten weitergebracht, dann würde ich sagen, oder mir am meisten gebracht, würde ich sagen, auf jeden Fall das Meditieren, weil ich da einfach nochmal einen ganz anderen Flow oder auch ganz andere Auswirkungen merke, wenn man im Gegensatz zu dem unregelmäßigen Meditieren. Vielleicht liegt es auch noch daran, dass es jetzt geführte Meditationen sind und ich vorher selbst für mich meditiert habe und da einfach so was Eigenes entwickelt hatte. Und abends die 4 bis 6 To-Dos für den nächsten Tag aufzuschreiben. Ich würde sagen, die 2 Punkte haben den größten Impact oder die größte Auswirkung auf mich oder auf den nächsten Tag. Vielleicht auch noch das kalte Duschen. Die anderen Sachen, die gut, das Lesen, das kriege ich auch so hin. Und mit den Blinks, das weiß ich nicht, ob das so erfolgreich ist. Das muss ich noch ein bisschen testen. Und vielleicht switche ich auch wieder zurück zu richtigen Büchern und lese dann die Blinks unregelmäßig verteilt in der Woche. Also je nachdem, wie sich das jetzt hier bei mir entwickelt, kann ich euch nochmal ein Update geben in vielleicht nochmal in 30 Tagen oder in ein paar Monaten, je nachdem, wie ich das weiterführe. Gut, das war's dann auch schon an der Stelle mit der heutigen Folge. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wir hören uns in der nächsten Folge des Entdecker-Podcasts. Mein Name ist Niklas und bis dahin, ciao!